Herr Morici? Ja, sagte Carlo zögernd. Ich habe vorhin Ihre Unterlagen durchgesehen. Die Stimme kam ihm irgendwie bekannt vor. Aber woher? Das konnte eigentlich nicht sein. Und er hatte jetzt auch keine Zeit, darüber nachzudenken. Sie sind nicht komplett, ich weiß, sagte er leise. Das habe ich bemerkt, aber Ihr Curriculum ist ganz interessant. Wir haben Sie auf 3 Uhr gesetzt. Was? Rief Carlo überrascht. Ist Ihnen 3 Uhr nicht recht? Fragte die Stimme freundlich. Doch, doch, sagte Carlo schnell. Aber die fehlenden Papiere, die könnten Sie später bringen, falls es erforderlich wird. Sie schien sich über irgendetwas zu amüsieren. Ich habe ja schon gesehen, dass Sie Erfahrung haben. Carlo konnte es immer noch nicht glauben. Dann bekam er jetzt doch eine Chance. Also, sagte die Stimme wieder ganz ernst, ich muss hier weitermachen. Wir sehen uns um 3 Uhr. Bis nachher. Ja, bis nachher, flüsterte Carlo immer noch erstaunt und wollte schon auflegen. Ach, übrigens, kam die Stimme noch einmal zurück, wieder in diesem geheimnisvoll vertrauten Ton. Herr Morici, bevor ich es nachher in dem Durcheinander vergesse, dem Jungen geht es gut, dank Ihrer Hilfe. Also bis dann.